Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Unverkennbar. As Time Goes By aus dem Filmklassiker Casablanca, der vor genau 80 Jahren am 26. November 1942 in New York seine Premiere feierte. In den Archiven des DDR-Rundfunks fand ich eine Sendung mit und über den österreichisch-amerikanischen Schauspieler Paul Henreid. Er spielt neben Ingrid Bergman und Humphrey Bogart die dritte, wenn auch etwas blassere Hauptrolle des Viktor Laszlo. Manfred Meyer hat 1988 für den Berliner Rundfunk mit ihm gesprochen. Nicht nur über die Dreharbeiten zu Casablanca, sondern auch über seine Berufsanfänge und seine Emigration in die USA 1940. Was ich an diesem Beitrag so bemerkenswert finde, ist, dass weder der Schauspieler noch sein Interviewer nur positiv rüberkommen. Aber hören Sie selbst. Einen einzigen kleinen Fehler gibt es im Beitrag, auf den ich Sie hinweisen muss. Der Autor spricht irrtümlich vom 27. November 1942 als dem Tag, an dem die Premiere lief. Das ist falsch. Es war der 26. November. Paul Georg Julius Herrenried, Ritter von Basel-Waldingau, geboren in Triest, ist, als er sich Paul Henreid nennt, eine Legende. Geehrt mit zwei Sternen im Pflaster des Hollywood-Boulevards, vor allem für eine Hauptrolle in Casablanca. Dieser Film gab Emigranten aus verschiedenen Ländern Europas Gelegenheit, die Wirkungsmittel der Traumfabrik Hollywood für eine lautere und wirksame antifaschistische Geschichte einzusetzen. Humphrey Bogart spielt den Besitzer einer Bar, der Pässe besorgt, mit denen sich aus Deutschland geflohene Emigranten via Casablanca der allgegenwärtigen Gestapo und den Vichy-Kollaborateuren entziehen können. Ingrid Bergman in der Rolle seiner früheren Geliebten, Paul Henreid als Antifaschist Viktor Laszlo, ihr jetziger Mann. Aus diesem Dreieckskonflikt wurde ein Kinodrama, das nichts von seiner Anziehungskraft aufs Publikum verschiedener Generationen verloren hat. Doch bevor Erinnerungen an die Autoren des Films, an Regisseur Michael Curtis, den Produzenten Hall Wallace und andere Beteiligte wachgerufen werden, zunächst die Frage, wer ist Paul Henreid? In einigen Nachschlagewerken steht, er sei ein Schüler Max Reinhardts gewesen. Nein, der Max Reinhardt war der Erste, der mich engagierte. Aber ich war ja nur in der Nacht, habe ich ja studiert. Ich habe während des Tages in einem Verlagswesen, in einer Druckerei, Buchbinderei, Verlag, Strobel Aktiengesellschaften am Rennweg gearbeitet. Bis 6 Uhr. Dann habe ich ein Würstel gegessen und dann bin ich in das neue Wiener Konservatorium gegangen. Und ich habe meine Familie erhalten. Aber mit Max Reinhardt sind Sie zusammengetroffen, der hat Sie quasi... Na, der, das war so. Ich hatte das Glück, dass ich also ein großer Mensch war. Groß. Das ist ein Glück und das ist auch mal ein Unglück, weil man nichts von der Stange kaufen kann. Man muss alles machen lassen, das ist viel teurer. Aber auf der anderen Seite ist es auch... überragt man die Menschheit, nicht? Schaut man herunter auf sie, was ja auch einen gewissen Reiz hat. Jedenfalls, der letzte Jahrgang hat immer die Auszeichnung gehabt, das Stück des Jahres zu spielen. Und in diesem Fall war es Esther von Grillparzer. Und da drin ist ein Hauptmann, der ist groß. Der Grillparzer hat geschrieben, er ist groß. Und der Regisseur, der das war kein Otti Schenk, der ihn klein gemacht hat, sondern hat darauf bestanden, dass er groß ist. Und da die in der Klasse keinen Großen gehabt haben und nicht genügend Großen, ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich das spielen würde. Dann habe ich das gelesen, fand das eine gute Rolle, habe gesagt, ja. No, und da habe ich das gespielt, obwohl ich nicht berechtigt war im letzten Jahrgang. Da war schon die Wiener Schlamperei schon zu bemerken. Aber zu diesen Vorstellungen sind alle Produzenten, Regisseure immer gekommen. habe ich Glück gehabt, war der Max Reinhardt in hier und nicht in Berlin. Und er ist auch gekommen. Und dann habe ich das zweite Glück gehabt, dass ich ihm gefallen habe. Und ich habe eine Karte gekriegt, eine Visitenkarte, da stand drauf, Sie sind ausgezeichnet. Ich erwarte Sie morgen um 3 Uhr Nachmittag in meinem Büro. Max Reinhardt. So jedenfalls ging ich dort hin und fand ihn hinreißend. Er war ein Charmeur, wenn er wollte. Und er hat mir gesagt, also ich werde Ihnen was sagen, ich kann Ihnen nicht mehr zahlen als die Elevengage, aber Sie haben hervorragende Rollen. Ich glaube, die Elevengage war 80 Schilling im Monat, glaube ich. Und er hat diktiert, der Herr Hörnl bekommt die Elevengage, das sind 160 Schillinge im Monat. Genau das Doppelte. Das war doch nobel. Und dann hat er gesagt, also die erste Rolle ist der erste Schüler im Osterspaziergang in Faust. Ich sage, danke, Herr Professor. Ich sage, wir haben noch gar keine Prüfung gemacht. Also werde ich alles beantworten. Und dann 3 Tage später habe ich alle Rollen angefangen zu studieren. Da war ja das Gesetz, dass jemand nur Schauspieler sein konnte, wenn er eine Prüfung bestand. Und er musste vorbereitet sein in 8 Stücken. Also eine Komödie, ein Drama, beides in offener Sprache und in Vers. Das waren mal 4. Modern. Klassisch dasselbe. Ich habe diese Prüfung bestanden. Ich glaube, die hätte ich bestanden, wenn ich am Kopf gestanden wäre, weil der Reinhard gesagt hat, den will ich. Schluss. So anyway, erste Probe, Osterspaziergang in der Theater in der Josefstadt. Es war keine bedeutende Rolle, es war ein Nixerl. Und der war ein erster Schüler und ein zweiter Schüler. Und der Dialog war zwischen dem ersten Schüler und dem zweiten Schüler. Da ist der Meister heraufgesprungen auf die Bühne und sagt, sag einmal, bist du ein voller Idiot? Du schaust den Buben an, diesen hässlichen. Und da sind alle die hübschen Mädel, die ich dir da inszeniere, die alle bei dir vorbeigehen und du schaust dir nicht eine an. Schau dir die Popos an, um des Himmels Willen. Und die Busen. Ich habe gesagt, Herr Professor, mit dem größten Vergnügen. Woher kam Paul Henright? In Triest geboren, so viel ist sicher, aber wann, da schwanken die Angaben zwischen 1905 und 1908. Freundliche Biografen nehmen selbstverständlich das jüngste Datum. Henrights Familiengeschichte. Mein Vater war ein Bankier, ein Millionär und der Geheimrat zum Franz Josef. Und er ist immer zu mir gekommen und hat gesagt, versprich mir, arbeite nie für Geld. Mach, was du willst, geh nach Ägypten und grab die Mumien aus. Das hätte ich gerne gemacht. Aber ich war der Majoratsherr, so musste ich die ganze Familie erhalten. Mein jüngster Bruder war ein Poet, der hat wunderschöne Gedichte geschrieben. Mein zweitjüngster Bruder wurde ein Musiker für Kirchenmusik. Der hat nur Bach, noch Haydn, Bach. Und der nächste Bruder hat mir geholfen in der Bank, er war ein voller Idiot. Und der andere Bruder war ein Kavallerieoffizier. Der hat fabelhaft ausgesehen, war ein 7er Husar, das ist dasselbe Regiment, das der Kaiser so viel getragen hat. Und dann war der älteste Bruder, das war ein Schwerverbrecher, der zweitälteste Bruder. Wie mein Vater starb, war er dann der Majorant. Und der hat das Geld immer behalten, wenn es Geschäft war. Und wenn es nicht Geschäft war, war es meiner Mutters Geld. Und so am Tag, wo der ein Millionär blieb, hat er meiner Mutter gesagt, du hast nicht mehr einen Groschen. Das ist ein feiner Herr. In jeder Familie ist so ein schwarzes Schwein. Dann, hab nie etwas zu tun mit Politik. So, das hat er mir gesagt. Und da habe ich mich vollkommen ferngehalten von der Politik. Wir im Theresianum waren eigentlich alle so ein bisschen versteckte Monarchisten. Wenn Sie 1935 Österreich verlassen haben, es waren nicht die politischen Gründe, es war nicht das Geld, die Presse lag Ihnen Geld, natürlich zu Geld, Geld, war es doch das Geld, dass Sie nach London gegangen sind. Ehrlichkeit oder aber ein Kokettieren mit der Tugend des unpolitischen Schauspielers? Paul Henright blieb dabei, nicht politische Gründe haben seinen Weg von Wien über London in die USA bestimmt. Trotzdem hatte auch er natürlich gespürt, dass die braune Welle aus Deutschland auch Österreich überspülte. Davor habe ich Angst gehabt. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich Angst gehabt, dass Österreich verschwindet. Und ich muss auch sagen, muss ehrlich sagen, dass ich die ganze Nacht geheult habe, wie der Hitler in Österreich einmarschiert ist. Sie hätten ja auch in Deutschland Geld verdienen können, zum Beispiel in Österreich. Das war ja eine bewusste Entscheidung von Ihnen, da aus dem... Ich war nicht Land politisch, ich wollte nicht politisch tätig sein. Ich wollte nicht ich habe vom Führer einen persönlichen Brief bekommen in London, dass ich mich bei der Armee melden soll. Und ich das Recht habe, mir jedes Kavallerieregiment auszusuchen, das ich will. Ich habe es Ihnen den Brief gar nicht beantwortet. Ich habe ihn gleich in den Papierkorb geworfen. Das war ein Fehler. Den hätte ich behalten sollen, den hätte ich für sehr viel Geld verkaufen können. In London hatte Henright großen Erfolg als Prinz Albert in dem Bühnenstück Queen Victoria. Das erleichterte seinen Filmstart in den USA ungemein. Seine Situation war also kaum vergleichbar mit der vieler anderer politischer Emigranten, die es oft schon wegen ihrer Sprachprobleme schwer hatten, gute Rollenangebote zu bekommen. Als Partner von Bette Davis in Now Voyager blieb ihm auch in Amerika das Glück des Erfolges sicher. Dann kam das Angebot, ein Buch der Gebrüder Epstein, das zunächst Everybody Come to Rix hieß, zu verfilmen. Bis zum Erfolg von Casablanca war es noch ein weiter Weg, den weitere Autoren ebnen mussten. Albert Maltz, von dem auch die Rede ist, wurde übrigens in der Zeit von McCarthys Kommunistenjagd ins Gefängnis gesteckt und später als Drehbuchschreiber kaltgestellt. Das war grauenhaft. Das war ein grauenhaftes Skript. Und das war der erste Moment, wo ich mit dem Hal Wallis also befreundet wurde. Er hat mir gesagt, warum lehnst du das ab? Weil habe ich darauf gesagt, weil nicht ein Wort wahr ist in diesem Skript. Das ist eine fürchterliche Schwarte, wie sich der kleine Moritz Hitler und das Dritte Reich und die Verfolgung der Rassen vorstellen. Und das muss alles geändert werden, wenn du glaubst, dass du einen guten Film machen willst. Muss alles geändert werden. Es muss jemand schreiben, der sich beschäftigt hat mit diesen Verhältnissen und mit diesen Persönlichkeiten. Wenn du den nicht hast, dann gib's auf, dann mach's gar nicht. Aber zu dem Zeitpunkt hatten doch Ingrid Bergman und Humphrey Bogart ihre Teilnahme an dem Film schon zugesagt. Nein. Der Bogart hat überhaupt nichts zu sagen. Gell? Der Bogart hat überhaupt kein Recht gehabt, weil er war auf Vertrag bei Warner Brothers. Er war ein Charakterschauspieler. Dass der Bogart sehr gut ist, ja, so für intime Szenen, und dass ein guter Regisseur sehr viel herauskriegen kann. Und besonders ein sehr guter Schriftsteller es ihm leicht machen kann. Dann haben wir eine Konferenz gehabt. Der Hal Wallis hat mich gefragt, also von den Schriftstellern, die du also kennengelernt hast, seitdem du hier bist, wer glaubst du ist der geeignetste? Da habe ich gesagt, das sind zwei. Der eine heißt Albert Maltz und der andere heißt Howard Koch. Und ich glaube, wenn du einen von den Zweien bittest zu kommen und mit ihm darüber sprichst, wirst du herausfinden, dass sie sehr viel wissen über die Situation in Europa und über den Krieg und über all das, was da vorgeht. Und das hat er, weil er ein kluger Mensch ist, hat er diesen kluge Vorschlag angenommen, ohne jede Aversion, nicht das als Schauspieler sagt mir, was ich machen soll. Und da hatte sich beide kommen lassen. Und leider war der Albert Maltz beschäftigt. Er hat aber versprochen, dass wenn er Zeit hat, ist er gerne bereit zu helfen, wenn Hilfe notwendig ist. Und er hat diese Idee gehabt, glaube ich, von der Marseillaise. Das ja dann eine der Höhepunkte der Filme geworden ist. Der Albert Maltz war ein hervorragender Schriftsteller, das ist gar kein Zweifel. So war auch der Koch. Der Herr Koch hat doch diese herrliche Situation erfunden, wo ich zu dem Meeting gehe. Das hat Epstein nie eingefallen, dass noch Victor Laszlo, der muss doch irgendwas machen. Ein Mann, von dem man sagt, der kann Massen beeinflussen und so weiter. Der kommt nach Casablanca und macht nichts. Kurzum, das Ganze wurde zum Leben erweckt. Die erwähnte Marseillaise-Szene ist eine der eindrucksvollsten in diesem Film. Die von deutschen Soldaten angestimmte Wacht am Rhein wird von den Einheimischen mit der Marseillaise niedergesungen. Mai Curtis, der eigentlich Kertész hieß und aus Ungarn stammte, war ein Regisseur, der bis Casablanca bereits 160 Filme und meist sehr mittelmäßige gedreht hatte. Diesmal nun standen ihm, selbst in kleinsten Nebenrollen, erstklassige europäische Darsteller zur Verfügung. Peter Lorre, Kurt Bois, Konrad Veit und andere. Eine Episode, die Paul Henright über den Regisseur Michael Curtis erzählt, die auch etwas von der Solidarität der Schauspieler untereinander mitteilt, die gab es auch neben dem Rummel um die Stars. Mike Curtis, den ich sehr geliebt habe, bis er gestorben ist, hat einen Fehler gehabt, dass er den Stars in den Popo hineingekrochen ist und den Bitplayers sehr schlecht behandelt hat. Und das hat wenn man das gestattet hätte, eine sehr schlechte Atmosphäre im Film erzeugt. Und ich glaube, es war der zweite Tag. Der Bogi und ich haben Schach gespielt. Und plötzlich hören wir den Mike schreien und brüllen draußen. Und dann klopft es an die Tür. Und es ist der Claude Rains. Sagt er, also der arme Handowski, der einen Kavallerieoffizier spielt er mit dem Konrad Veit, der wird angeschrien, weil er irgendwas Falsches gemacht hat. Ich weiß nicht genau was, aber er wird angeschrien. Und ich glaube, wir müssen, hat der Claude Rains gesagt, und ich glaube, wir müssen eins feststellen, dass wenn er, der Curtis, noch einmal seine Stimme erhebt, dass wir drei weggehen. Dann soll ich den Film allein machen. Hat der Bogi gesagt, Okay, Buddy. Und danach habe ich gesagt, ja, das finde ich sehr vernünftig. Da haben wir dann einen peaceful, angenehmen Film, den wir machen. Und wir respektieren jeden, der eine kleine Rolle spielt und eine große Rolle spielt. Alles wird respektiert. Und dann haben wir also eine Line geformt und sind zu Mike Curtis gegangen. Und hat er mir gesagt, hi Claudie, nice to see you. What can I do for you? Hat er gesagt, Paul and Bogart is with me. We are together, the three of us. If you ever should raise your voice in this film again, we three will walk off. Mike, I'm deadly serious. We walk off. You have no stars. Dann haben wir uns umgedreht und sind weggegangen. Er hat nicht mehr geschrien bis zum letzten Tag. Der dramatische Höhepunkt des Filmes, Rick gibt auf dem Flugplatz Elsey frei, aus Respekt vor Laszlos antifaschistischem Kampf. Und er erschießt den Gestapo-Major, der Laszlos Abreise verhindern will. Niemand, der heute die Aufnahmen sieht, ahnt, welche Probleme es mit dem Szenenbild gab und welch außergewöhnliche Komparserie für diese Einstellung verpflichtet wurde. Das Letzte, was wir gedreht haben, war der Airport. Eine der kompliziertesten Sachen war der Airport. Weil mittlerweile war der Krieg aus und die Verordnung war, dass nichts in der Nacht gedreht werden konnte mit Artificial Light. Das war Blackout. So wurde das in der größten Halle, die Warner Brothers hatte, gedreht. Und die Airplanes, die gebaut wurden damals, waren die DC-3s, waren die kleinsten. Nicht? So haben wir eigene Airplanes, Warner Brothers hat eigene Airplanes gebaut und im Verhältnis zu Lilliputanern, die sie gesucht haben und gefunden haben, und die haben einen Crew von Lilliputanern nach Hollywood gebracht und dort um die Airplanes gearbeitet. Am 27. November 1942 wurde Casablanca uraufgeführt und wurde der erwartete Reinfall. Es war ein Film unter vielen, keiner, in den man große Hoffnungen setzte. Doch im Januar 1943 wurde ausgerechnet in Casablanca von Churchill und Roosevelt die Landung der Alliierten auf Sizilien beschlossen. Einen Monat darauf erfolgte ein Massenstart des Films, um Amerikas Kriegseintritt mit ihm propagandistisch zu begleiten. Es gab umgehend drei Oscars und den entsprechenden kommerziellen Gewinn. Die Kritik verhielt sich noch jahrelang abweisend. Hinzu kam, dass 1952 in Westdeutschland im Filmverleih eine Fassung angeboten wurde, die um 25 Minuten gekürzt alles, was sich auf die Nazis und die Judenverfolgung bezog, der Schere geopfert hatte. Viktor Laszlo verwandelte sich von einem Antifaschisten in einen norwegischen Atomphysiker. Gestapo-Agenten gab es nicht mehr. Geschichtsbewältigung in der jungen Bundesrepublik in Gestalt von Filmzensur, die erst 1975 von einer rekonstruierten Neufassung mit adäquater Synchronisation abgelöst wurde. Schwierigkeiten ganz anderer Art hatte Ingrid Bergmann mit diesem Film. In ihren Memoiren ist zu lesen, dass es sie einigermaßen nervös machte, in einem Film zu spielen, dessen Ausgang sie nicht kannte. Ihre Frage, wen liebe ich denn nun wirklich, konnten die Autoren bis zuletzt nur mit Schulterzucken beantworten. Man drehte also zwei Schlüsse und einigte sich dann auf den wirkungsvollsten, zugunsten der Figur des Viktor Laszlo. Welche Beziehung hatten Sie zu Bergmann? Zu Bergmann? Ja. Wir waren gute Freunde, sehr gute Freunde. Hat sie Ihnen als Frau gefallen? Ich fand sie bildschön, aber sie war nicht mein Typ. Also mein Typ einer Frau ist meine Frau. Noch einmal, worin liegt nun die unwiderstehliche Faszination, die dieser Film über fast 5 Jahrzehnte behalten hat? Wenn ich einen Film sehe, bewundere ich halb alles. Ich fand denn die Arbeit einfach großartig. Wie der diesen immer wieder bestanden hat, dass es perfekt wird und den eine Szene herausgeschmissen hat und umgeschrieben und 3 Tage später noch einmal gemacht und anders gemacht. Und es war absolut eine Liebe, die er für diesen Film gehabt hat. Und ich glaube, das hatte sehr viel zu tun mit dem Selznick und mit mir. Wir beide waren die ersten Berater sozusagen, für was er tun soll. Und weil ich ihn abgelehnt habe, ich habe den Film abgelehnt, ich habe ihn eigentlich 2-mal abgelehnt. Aber dann, wie er fertig war, mochten Sie ihn dann? Oder? Ja, ja, ja, sehr. Ich finde ihn einen großartigen Film. Ich finde das, was er ist heute, der erste legendary Film, weil er ist ein Film, der true ist, eine Honesty hat. Der letzte Satz sagt er. This is the beginning of a great friendship. Das ist fabelhaft, finde ich. Das hat der Kotsch geschrieben, diese Line. War es nicht vielleicht auch der Satz, here's looking at you, Kate, ich schau dir in die Augen, Kleines? Das weiß ich, das habe ich nie herausgefunden. Das fand ich nicht gut. Ich fand es kitschig. Aber gerade der Satz hat doch den Film bis heute noch so berühmt gehalten. Was? Dieser Satz, ich schau dir in die Augen, Kleines. Du glaubst? Sie glaubt? Ich glaube, es ist das Lied. As time goes by. As time goes by. Es ist die Marseillaise. In sehr großem Maß. Und die letzte Szene mit dem Claude Rains und dem Bogart. Das sind die Höhepunkte, glaube ich. Das Verhältnis des im Filmgeschäft erfolgreichen Österreichers zu Emigranten, die oft materielle Not litten, war sicherlich nicht unkompliziert. Man findet Henrights Namen in den Gesprächen erwähnt, die Hans Eisler mit Hans Bunge führte. Eisler hielt ihn für völlig talentlos. Man liest da: Er hatte ein elegantes Haus, man aß großartig bei ihm zu Abendbrot, auch Brecht in dieser Öde Hollywoods. Wir gingen manchmal zu Henright, trotzdem wir, ich und Brecht, eine echte Abmachung hatten. Wir schauen uns nicht seine Filme, wo er auftritt, an, und über Kunst, Filmkunst und über seine Rollen wird in unserer Anwesenheit nicht gesprochen. Man konnte bei Henrights also gut essen, insofern war er ein angenehmer Gesellschafter. Und zu Brecht war er von einer wirklich charmanten Art. Außerdem war er einer der wenigen Leute, das interessierte Brecht nicht so wie mich, der schottischen Whisky hatte, weil er sehr reich war. Also in der Bar von Henright Scotch zu trinken, war für mich eine Abendbeschäftigung, der ich mich oft unterzog. Hans Eisler, ein sehr einseitiger, wenig schmeichelhafter Henright-Verehrer. Wie war das Verhältnis zu den Emigranten aus Henrights Sicht? Von denen habe ich dort einige kennengelernt, zum Beispiel. Ich habe ja in Berlin nie gearbeitet, also ich habe die alle nicht gekannt. Außer den Heinz Rühmann, weil der nach Wien gekommen ist. Ja. Darf ich Sie noch einmal nach Hollywood fragen? Haben Sie dort Kontakt gehabt zu Brecht, der ja ein erfolgloser Drehbuchautor war? Aber wie? Ich habe ihn kennengelernt, in Brentwood Park gelebt. Weil der Erik Maria Remarque, der ein guter Freund von mir war, der hat mir gesagt, wohne nicht in Beverly Hills, du gehst nach Brentwood. Na, Brecht war ein Juwel mit all seinen Ideen. Der Brecht hat eine gewisse Art gehabt, wie seine Sachen gespielt werden müssen. Wie die Sprache sein muss, wie hart die Sprache sein muss. Ohne jede Sentimentalität, hart. Und wie die Pausen sein müssen und so weiter. Das hat er, eine feste Vorstellung gehabt und ich glaube vollkommen richtig. Und was er gesehen hat, dort in Amerika, war das Opposite. Sentimentalität und do you see the moon over Soho? It looks like a, was ist, penny. Nee. Das haben die, die haben da geweint über den Moon oder so. Und da hat er gekotzt. Nee? Hat er gekotzt. Und da hat er dem Lorden gesagt, kannst du dir vorstellen, dass man etwas machen kann, wo man schreibt, so wie ein Musiker, wie etwas gesprochen werden muss. Hat er Lorden gesagt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und dann hat er noch einen anderen gefragt und der hat auch ablehnend gesagt. Und dann hat er mich gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, lass mich mal mit dem Lorden reden. Er lad uns beide ein zur gleichen Zeit, weil er hat gerne einen eingeladen. Dann hat er mit mir gequatscht. Und dann hat er den Lorden eingeladen, hat er den Lorden gequatscht. Und dann hat er die Elsa Lancaster eingeladen, die Frau vom Lorden, separat. Und dann mit der gemacht. Und er hat ein Stehpult gehabt auf einer Seite des Zimmers und ein Stehpult auf der anderen Seite des Zimmers. Und da war ein riesen Aschenbecher, so ein Bar-Aschenbecher und dort war so ein Aschenbecher. Und er hat ununterbrochen die grauslichsten Zigarren geraucht, so dünne, lange Sachen, so wie hier die, wie haben die geheißen? Virginias, ja. Und er hat geraucht und da ist ihm der gelbe Saft darunter gelaufen. Und er ist von einer Seite zur anderen gegangen, hat da geschrieben und dann ist er rübergegangen und hat dort geschrieben. Es war ein ganz eigenes System, das er da gehabt hat. Aber was herausgekommen ist, war hervorragend. Und brillant. Und da haben wir also endlich dieses Meeting gehabt, der Lorden, der Brecht und ich. Und da haben wir beschlossen, wir werden es versuchen. Und dann habe ich also Meetings und Meetings und Meetings mit den Zwischenfilmen habe ich meine Zeit vertrödelt mit dieser Idee. Vertrödelt sage ich heute, damals habe ich geglaubt, dass man kann es machen. Kann es nicht machen. Weil das sind ja alles Dummköpfe. Die bezeichnen sehr viele als Trottel. Warum? Es sind so viele auf der Welt. Das ist das Unglück der Welt. Wie kommt das eigentlich, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Sie leben ja doch in Amerika. Ich bin ein brillanter Mensch. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. As time goes by. Und kurz noch zu hören, der wütende Humphrey Bogart alias Rick. Sie hörten Erinnerungen an Casablanca. Paul Henreit alias Victor Laszlo erinnert sich. Von Manfred Mayer, gesendet am 26. Dezember 1988 im Berliner Rundfunk des DDR-Rundfunks. Und heute wiederholt in Deutschlandfunk Kultur bei Aus den Archiven. Am 26. November 1980 war Ingrid Bergmann zu Gast beim RIAS. Sie ist zum Zeitpunkt der Sendung 65 Jahre alt und hat gerade ihr Buch Ingrid Bergmann – Mein Leben veröffentlicht. Waldemar Overcamping spricht mit ihr in seiner bekannten RIAS-Reihe Overcampings Gästebuch. Und was nicht zu überhören ist, ist das Klicken der Fotoapparate. Ein Hinweis darauf, wie außergewöhnlich ihr Besuch war. Frau Bergmann, Sie schreiben in Ihren Memoiren immer wieder, dass Sie schüchtern waren ein Leben lang. Sind Sie es heute noch? Weniger. Jetzt bin ich ja alt geworden. Jetzt nicht mehr. Kann Sie nichts mehr erschrecken? Nein, ja. Immer ein bisschen Angst, in eine Restaurant zu gehen. Erkannt zu werden? Ja, erkannt zu werden. Wenn ich in eine Stadt komme und man hat nichts in Zeitung gelesen, dann glauben Sie nur, dass ich ähnlich bin. Ja. Und das sagen Sie sehr oft. Sie sind sehr ähnlich wie Ingrid Bergmann. Das sage ich einmal, sehr gut. Aber in Paris kann ich gehen. Paris sehen Sie nicht die Leute. Sie sehen sie sich nicht an. Und sehr schön auch in England. Aber in Amerika und in Italien kommt ist es furchtbar. Furchtbar. Ja. Ich habe Ihr Buch Zeile für Zeile gelesen, ein sehr dickes Buch. Ja. Und ich habe eines nicht gefunden, irgendetwas über Ihre Träume. Träume? Haben Sie jemals geträumt, dass sind Sie als Ingrid Bergmann in einem Traum zum Beispiel einmal einer Ihrer Figuren begegnet? Standen Sie einer Figur wie der heiligen Johanna jemals im Traum gegenüber? Das war ja Ihre Lieblingsrolle. Nein, das nicht. Aber viele Schauspieler träumen, und ich auch, dass man kommt auf die Bühne und man kann nichts erinnern. Man weiß kaum, was Stück man spielt, und auch, dass man nicht angezogen bin. Man hat die Kleider vergessen. Das habe ich sehr oft geträumt. Dass Sie also nackt auf der Bühne stehen. Ja. Die Frau von Eugene O'Neill hat dann mal gesagt zu Ihnen, ich mag eigentlich Frauen nicht oder ich mochte Frauen nicht. Ja. Sie sind eine Ausnahme, Ingrid Bergmann, Sie mag ich. Ich weiß nicht warum. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Vielleicht war sie so alt geworden, dass sie nicht eifersüchtig war. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie immer Männer lieber gemocht als Frauen? Nein, ich habe sehr, sehr viele Frauen, Freunde, die Frauen sind. Sehr viele. Und das ist nicht wahr. Männer sagen immer, die Frauen können nicht gute Freunde sein. Hm. Und das ist nicht wahr. Ich nehme an, dass Sie weiterspielen möchten. Sie haben Schwierigkeiten, Rollen zu finden. Ja, aber ich suche sehr wenig auch. Könnten Sie sich vorstellen, in Deutschland zu spielen? Nein, ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Oh, ich finde schon. Nein, Deutsch war einmal Ihre zweite Muttersprache. Ja, natürlich. Sie sagten so. Ja, als Kind habe ich sehr gut gesprochen. Ich erinnere mich, ich kam nach Schweden zurück und er hat mein Schwedisch vergessen. Ich sprach nur Deutsch. Aber das ist lange her. Sie haben, das hat mich doch wirklich sehr amüsiert, Ihren dritten Mann, Lars Schmidt, einmal für einen Kellner gehalten. Ja, natürlich. Ja, ich wusste ja nicht. Er war immer da mit einem Champagner. Ja. Sie sind ihm dann wieder begegnet und meinten, das sei das erste Mal. Und er sagte, nein, wir sind uns schon einmal begegnet. Ja. Da entstand eine Liebe ganz langsam. Ja. Aber Sie haben sich oft auch spontan verliebt. Ja, natürlich. Was war es, was Sie an Menschen vor allem geschätzt haben? Immer und auch noch später. Das ist eine schwere Frage, ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht gleich eine Person ins Auge und dann sagt man, das ist ein guter Mann oder das ist ein Mann, das mich nicht interessiert. Ist eine Fühlung. Intuition. Ja, das glaube ich. Sind Ihnen Menschen begegnet, die Sie abgelehnt haben? Rundweg abgelehnt, aus der Intuition was, heraus. Was ist abgelehnt? Dass Sie gesagt haben, mit Ihnen kann ich nicht. Ja, das ist vorgekommen. Ja, ohne das ist dass es eigentlich einen Grund gab, einfach vom Gefühl her. Ja, natürlich. Viele Menschen verehren Sie auch hierzulande. Ja. Und dafür gibt es viele Gründe. Und jeder weiß, warum er Sie verehrt. Was meinen Sie, warum die Menschen Sie verehren? Na, ich hoffe, dass ich eine gute Schauspielerin bist. Und dann hoffe ich auch, dass man fühlt, dass ich ehrlich bin. schwimmen. Und ich glaube, dass ich habe nicht zu viel Acting. Sie sind immer Sie selbst. Ja, da natürlich spiele ich die Rolle, die nicht immer bin ich, aber ich glaube, die Leute fühlen, dass ich eine natürliche Mensch bin. Ich bin sehr froh, dass ich habe so einen großen Erfolg in Amerika und ja überall. Das ist sehr schön. Haben Sie eine Lebensphilosophie gehabt? Nein, nur Arbeit. Haben Sie Angst? Nein, das habe ich nicht. Sie haben oft in Ihrem Leben Angst gehabt. Sie ja, haben auf die, Sie auf besiegt die Bühne. Die Angst. Ja, aber ins Leben habe ich nicht Angst, nein. Sie haben einmal davon gesprochen, dass es Ihnen nichts ausmachen würde, arm zu sein. Sie haben zu Roberto Rossellini gesagt, ich könnte in einer kleinen Wohnung leben, ich würde kochen, ich würde putzen. Ja. Und hätten Sie das wirklich gekonnt? Ja, natürlich. Das kann ich tun. Wie weiß man das, wenn man es nicht ist? Ich habe gar keinen... I can't say anything. I don't need big places. I don't need a big house. Yeah. I don't need a lot of things. Ich weiß das. Hat Sie das manchmal irritiert, in einem so großen Haus zu wohnen? Nein, sehr viel Arbeit. Aber es war sehr schön. Ja. Jetzt habe ich ein sehr kleines Haus. Sie haben damals in Hollywood keinen Nerz gehabt. Nein. Und Sie wollten auch keinen. Nein. Und man schenkte ihnen einen. Und dann, der war dann längst nicht so schön wie die anderen. Haben Sie heute so etwas? Ja, jetzt habe ich einen. Was bedeutet? Aber es ist drin. Es ist ein Regen. Als Futter? Ja. Ihre Freunde... Haben Sie eigentlich durch Ihren Beruf, Sie sind immer herumgefahren? Ja. Waren immer nur kurze Zeit an einem Ort? Ja. Doch immer wieder aus den Augen verloren. Das ist schade in Ihrem Beruf. Nicht? Das ist schade, dass man nicht hier wohnt und Freunde hat, die man immer wieder sieht. Nein, man sieht sie in großen Abständen. Nein, das finde ich wunderbar. Ich finde das wunderbar. Ich kann überall gehen. Ich finde Freunde überall. Und ich fühle mich zu Hause in all diese Städte. Ich bin nach Hollywood, auch New York, Schweden. Mhm. Ich finde das wunderbar, dass ich nicht in einer Stadt sitze mit dieselben Leute. Ich habe das sehr gern, dass alles gern dort ist. Heißt das, dass Menschen Sie schnell langweilen? Nein. Nein, ich langweile mich nicht. Aber ich habe so ein Leben, ich habe so viel zu tun. Das ist ja glücklich. Ich möchte nicht zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Das, glaube ich, ist gefährlich. Jetzt etwas, das mich wirklich beschäftigt. Sie haben immer gern Filme gedreht. Ja. Und Theater gespielt. Filme zu drehen bedeutet Stückwerk. Man dreht ja einzelne Szenen, manchmal dreht man, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, etwas vom Schluss zuerst und es geht hin und her. Ja. Wie kann das so viel Freude machen? Weil es kam ja auch vor in Hollywood, dass Sie Bücher bekamen, deren Schluss wie Casablanca gar nicht feststand. Ja, natürlich. Aber man gewöhnt sich. Das ist, man muss, ich liebe das Skript zu haben, dass alles ist da und auch die Ende, nicht? Ja. Und dann weiß man ja, was man tun soll. Und da hat man ja auch einen Regisseur, er hat ja auch eine Idee, das ganze Stück, nicht? Ich finde es nicht schwer, so kleine Stücke zu machen. Es hat Ihnen auch immer gefallen. Ja, immer. Sie waren doch oft auch mit Rossellini nicht sicher, was daraus wird. Nein, das war schwer. Ja, und das ist, so finde ich, ein bisschen unfair gegenüber Schauspielern, wenn sie nicht genau wissen, was sie da eigentlich machen. Ja. Wenn sie jeden Tag etwas sehen, aber sie wissen nicht... Er wusste ja, was er wollte, aber er hat nicht... Das vermittelt. Nicht vermittelt, kann ich nicht sagen, aber er hat die Wörter, für ihn war die Wörter nicht notwendig. Mhm. Das Bild war notwendig. Also das Bild, aber was ich sagte, das hatte... Er sagte, du kannst sagen, was du willst. Ja, was ich Was haben Sie denn da gesagt? Ja. Kochrezepte nicht, denn Sie kochen nicht gern. Was haben Sie denn da geredet? Das war sehr schwer. Ich war ganz böse. Geld hat Ihnen nie viel bedeutet. Nein, hat Ihnen auch nicht viel bedeutet. Sie brauchen Geld. natürlich zum Leben. Geld, ja. Aber Ruhm hat Ihnen nicht viel bedeutet. Und Sie haben sich durch die Jahre gehetzt eigentlich, wenn es ging. Wenn man Angebote an Sie herantrug, haben Sie ununterbrochen gearbeitet. Ihre dritte Ehe hat darunter gelitten und scheiterte letztendlich darunter. Ja. Hat Sie das nicht gereut? Das ist so unverständlich für mich. Ja, für mich nicht. Ich habe meine Arbeit sehr lieb gehabt und ich möchte arbeiten. Und mein Mann hat gesagt, du musst arbeiten, das tut dir gut. Du bist immer sehr glücklich, weil du ins Arbeit bist. Mhm. Und er hat das verstanden. Und so hat viele andere Leute. Ja, ich weiß, dass die Männer möchten ja, dass ich sage, dass ein Mann ist viel mehr bedeutet mehr als ein Stück Theater. Einem Liftboy haben Sie genau genommen Ihre Hollywood-Karriere zu verdanken. Ja, das, ich glaube, hoffentlich ist das wahr. So haben man das mir erzählt, nicht meine Freundin hat mir das gesagt. Dieser Liftboy hat gesagt, seine Eltern waren schwedisch und sind ins Kino gegangen, um einen schwedischen Film zu sehen, und das war Intermezzo. Und er hat gesagt, diese Schauspielerin ist sehr gut, und dann hat sie das Film angesehen und dann hat sie selbst nicht gerufen. Und so fang ich an. Sie sind abergläubisch, nicht? Was ist da? Sie glauben... Suspicious? Ja. Ach, ja, ein bisschen, ja. Alle Schauspieler sind das. Sie haben Ihr erstes Kind nicht zur Welt bringen wollen, ja, in einem Ringkampf. Nein. Ja, das ist alles. Das ist wahr. Und auch ins Theater, ich gehe niemals ins Theater ohne meine, ich habe sie hier mit mir auch, die Foto meiner Vater und Mutter und meiner Tante, habe ich immer mit mir ins Theater und auf eine Reise. Sprechen Sie manchmal mit ihnen? Na, das habe ich getan, wann ich jünger war. Ich war immer auf die Gräber. Hm. Aber jetzt nicht mehr. Und ich habe auch die Foto, die meine Kinder. Hm. Und ich gehe nie ins Theater ohne diese Bilder. Und kleine Sachen, wissen Sie, so Souvenir, das man gibt zum Glück. Sie haben einmal eine, bitte helfen Sie mir, eine Madonna oder ein Kruzifix zugesandt bekommen. Ja, Madonna, bekommen, ja. Als Sie die heilige Johanna gespielt haben. Das, ja, haben Sie ja, die das habe ich immer noch. Aber sie sind zu groß, ich kann nicht, mich mitbringen. Sie haben seit 5 Jahren keinen Geburtstag mehr gefeiert. Sie sind heute 65 und kurz vor Ihrem 60. Geburtstag haben Sie gesagt, das ist der letzte. Stimmt das? Ja, nein, wie meine Kinder und mein letzter Mann und alle, sie sind immer zusammen mit mir. Sie fahren noch, ich möchte es nicht mehr. Also möchten Sie Ihr Alter nicht wahrhaben? Kann man das? Nein, das ist nicht, ich habe gar keine Angst vor die Jahre. Warum haben Sie damals diesen Entschluss gefasst, nicht mehr zu feiern? Das ist nicht mehr interessant. 50 ist sehr schön, 50 zu werden. 60, jawohl, nicht so schön, aber geht schon. Jetzt ist es nicht mehr interessant bis zum 75. Dann ist es wieder interessant. Warum, Frau Bergmann? Ja, was ist eine schöne Nummer? Ist 75, das ist gut. 80 ist gut, 90 ist gut. Dann 100, vielleicht ist es zu viel. Aber ich finde es gar nicht interessant, 63, 64, das ist doch nichts, das ist nicht, nein, 75 finde ich sehr schön. Aber dann wird es noch schwerer sein, Rollen zu finden mit 75. Vielleicht nicht, da kann ich ja die Hexe spielen. Sie möchten gern alt werden, scheint mir. Nein, ich möchte nicht alt werden, aber was kann ich tun? Viele Menschen, die sagen, ich möchte nicht alt werden, die machen sich etwas vor. Sie möchten im Grunde doch alt werden. Vielleicht. Die Mutter, mein Mann, Lars Schmidt, war 90 Jahre. Und dann hat sie mit seinem Sohn getanzt und sie hat ein sehr gutes Gespräch gemacht. Und sie am 85 hat sie noch mit dem Auto gelaufen. Das ist, sie war sehr jung, aber sie hat auch gesagt, an 90, jetzt habe ich alles getan und meine Freunde sind, viele sind schon tot. Und ich glaube, sie ist gestorben, weil sie sagte, jetzt ist das genug. Aber ich habe das Bild noch, wann sie tanzt, ein Walzer. Welche Ratschläge können Sie Menschen Ihres Alters geben? Können Sie den Hörern irgendwelche Ratschläge geben, die in Ihrem ja, Alter sind? Ja, man muss alles von die komische Seite nehmen. Man muss nicht so seriös sein. Man muss immer lachen. Das hilft sehr viel ins Leben. Sie haben so viele Menschen, Frau Bergmann, aufsteigen sehen und abfallen ja, sehen. Ja, ja. Und ich denke mir, dass auch so mancher, der abgefallen ist, dann zu Ihnen gekommen ist. Ich habe viele, viele Freunde, natürlich, die das nicht Geld haben oder krank sein und dann helfe ich. Aber ich Schauspieler, die nicht das gemacht haben, da, sie kommen nicht zu mir. Nein, warum? Sie glauben, dass ich helfen kann? So, das kann ich natürlich. Nein, ja, das weiß ich nicht. Das möchte ich gerne natürlich. Aber ich kann mich nicht erinnern. Viele Leute sagen, du musst eine Rolle für mich schaffen. Du musst deinem Film kann ich arbeiten, da sage ich das zum Regisseur. Aber man kann ja nicht, ich kann helfen bis da, da ist eine Grenze. Mhm. Also Sie haben Sie Talente schon entdeckt? Sie sind doch, gehen viel ins Theater, denke ich mir. Ja. Auch wahrscheinlich in kleinere Theater. Haben Sie schon Talente entdeckt? Junge Menschen, die gut sind? Nein? Nein, aber ich habe mit jungen Leuten gespielt, dass ich wusste gleich, dass das wird ein großer Schauspielerin sein. Denn Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Sie wünschten, deswegen gingen Sie manchmal nach New York mit einer Gruppe, weil es dort Schauspieler gab, die sonst vielleicht nie in New York hätten auftreten können. Ja, ja. Also haben Sie das doch getan, um denen eine Chance zu geben, genau. Ja, natürlich, ja. Wie groß ist denn der Einfluss einer Ingrid Bergmann heute auf Regisseure? Ich meine... Ich diskutiere viel. Ja. Ich spreche viel um meine Rolle und um das ganze Stück. Nicht? Ich bin ein bisschen schwer. Das habe ich verstanden, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Habe ich gesehen, so viele Regisseure hatten eine schwere Zeit mit mir. Der letzte aber, im Buch war Ingmar Bergmann. Ja, und es war ja sehr schwer für Ingmar Bergmann. Auch, aber wir sind sehr gute Freunde geworden. Er hat mich verstanden. Mhm. Sie haben, oft stand ja sowas dann auf der Kippe. Wird es was oder wird es nicht? Bei Ingmar Bergmann ja auch. Sie hätten vielleicht Abstand genommen von der Herbstsonate, wenn Sie mit ihm nicht eins geworden wären. Haben Sie Konzessionen gemacht in Ihrem Leben? Ja, natürlich. Immer wieder? Ja, immer. Weil ein Regisseur, der sehr gut ist, er weiß, was er tut, und dann sage ich nichts. Aber weil ein Regisseur nicht wirklich genau weiß, was er sagen will oder tut, dann komme ich gleich mit meinen Fragen. Sie haben ein bisschen gesungen ganz am Anfang Ihrer Karriere, dann später Frau Soldaten. Ja. On my tree with a pink knack, paddy whack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick knack on my door. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Ja. Warum haben Sie denn die Regie geführt? Das hat Ingmar Bergmann auch gesagt. Ich glaube, ich habe Angst, the responsibility. Das die gesamte Verantwortung für sein Leben. Das habe ich Angst zu nehmen. Frau Bergmann, glauben Sie an die Liebe, die ein Leben dauert? Ja, das glaube ich. Ja. Sie haben nicht das Glück gehabt, einer solchen Liebe. Nein, aber ich bin sehr, sehr freundlich. Ich liebe meine Männer. Ich habe Roberto Rossellini bis zum letzten Tag haben wir immer am Telefon gesprochen. Wir haben uns immer gesehen. Und jetzt ist es genauso mit Lars Schmidt. Ich habe heute Morgen haben wir auf dem Telefon telefoniert. Wie ist denn Ihr Kontakt zu dem ersten Mann? Nein, das habe ich nicht so viel. Ja. Meinen Sie, dass er böse sein könnte über einiges, was im Buch über ihn steht? Was meinen Sie? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Er hat es gelesen. Vorher, wenn das Buch rauskam, ja, habe ich alles zu ihm gesandt. Und einige Sachen hat er gesagt, er möchte nicht ins Buch haben, und das habe ich weggenommen. In Hollywood waren Sie auf einer Party in einer Dekoration von Casablanca. Ja. Ich habe das gesehen im Fernsehen und es hat mich beklommen gemacht, weil man Casablanca in Erinnerung hatte, all die strahlenden jungen Menschen, und plötzlich waren sie alle so alt. Ja. Hat Sie das bedrückt? Ja. Es bedrückt mich auch. Ich meine, das ist ja natürlich. Man sieht auf der Leinwand, sieht man ein junges Gesicht, Casablanca, Notorious, Anastasia. Natürlich, dann kommt das Kamera auf mein Gesicht heute. Natürlich, das tut mich weh. Aber was kann man tun? Sie haben etwas sehr Nettes in Frankreich geschrieben. Sie haben mir auf dem Fernsehen gesehen, ebenso mit Casablanca, und dann hat man mich gesehen, heute. Und dann haben sie geschrieben, was macht also eine Schauspielerin, die einmal sehr schön war und berühmt und eine große Star, jetzt, wenn die Alte kommt und alle diese, was sagt man, die Falten, den Falten kommt und Double Chin, was heißt das? Doppelkinn. Doppelkinn. Alle diese hässlichen Sachen, was macht man? Man versucht, jung zu sein, alles machen mit das Gesicht, ja, und die Kleider und die Diät, um jung zu sein, wie Marlene Dietrich. Oder man geht weg, wie Greta Garbo. Und man macht wie Ingrid Bergman. Man sagt, jetzt bin ich nicht mehr jung, jetzt das hier ist mein Gesicht heute. Mhm. Und es ist besser, dass sie gewöhnen sich. You better get used to my new image. Also Sie haben nie den Wunsch gehabt, sich liften zu lassen. Das haben so viele getan. Nie. Nein, nie. Warum leben Sie nicht in Schweden? Warum? Ach Gott, das will ich gar nicht. Schweden ist zu klein. Wieso zu klein? Ein Land zu klein. Zu wenige Leute. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich gehe im Sommer so einen Besuch nach Stockholm. Ich habe ja Cousine, Vetter, aber schnell wieder weg dann. Ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Frau Bergmann? Die Liebe meiner Kinder und meine Freunde und mein Mann, dass ich noch meinen Mann genannt, aber das ist alles. Haben Sie Angst vor dem Tod? Nein. Das habe ich nicht. Ich fand es eine Adventure. Ingrid Bergmann, die keine Angst vor dem Tod hat. Im Gespräch mit Waldemar Overkemping, gesendet im RIAS am 26. November 1980. Gut eineinhalb Jahre später, an ihrem 67. Geburtstag, am 29. August 1982, starb Ingrid Bergmann. Und ich finde, diese Archivstunde kann nicht zu Ende gehen, ohne die berühmte Abschiedsszene zwischen Rick und Ilsa, mitten auf einem nebligen Rollfeld. And the names are Mr. and Mrs. Victor Laszlo. But why my name, Richard? Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you last night? Last night we said a great many things. Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid, Major Strauss, I would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have. We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. Damit endet die Archivstunde heute. Die nächste gibt es am kommenden Samstag, dann mit der zweiten Folge über einen der ersten Superstars im US-amerikanischen Showbusiness, Sammy Davis Jr. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.